schön jetzt kaufen. Heinele, Heinele, hab kein Geld. Vater, ich möchte zum Kasperl laufen. Heinele, Heinele, hab kein Geld. Vater, ich möchte jetzt ein Zuckerl schlecken. Heinele, Heinele, hab kein Geld. Vater möchte reiten auf dem Ringespiel checken. Heinele, Heinele, hab kein Geld. Bonnie Obergeld durchhauen. Heinele, mein Heinele, soll mein Bubel alles haben. Heinele, mein Heinele, Zuckerl, Kasperl, Ringespiel. Gar nichts ist mir dann zu viel für mein Buben Heinel, du. Wann ist Geld erst haben, du? Wann wirst aber Geld du haben? Wann wird's Heinel alles haben? Heinele, das weiß ich nicht. Kauf mir was, ich bitte schön, bitte. Heinele, das geht doch nicht. Vater, kauf was, bitte schön, bitte. Kauf mir was, ich bitte schön, bitte. Heinele, das geht doch nicht. Ich bitte schön, bitte. Das geht doch nicht. Ich bitte schön, bitte. Das geht bitte, doch bitte, bitte, nicht. Vater, warum tust dein Geld nicht haben? Heinele, Heinele, bin heut arm. Vater, warum bist dein Arm durchsaugt? Oh, Heinele, Heinele, bin heut arm. Vater, ich möchte recht viel Geld dir geben. Heinele, Heinele, bittchen, bitte. Vater, woher denn nimmt man's ihm? Heinele, Heinele, weiß ich nicht. Wann ich aber Geld durchhab, Heinele, mein Heinele, soll mein Bubel alles haben. Heinele, mein Heinele, Zuckerl, Kasperl, Ringelspiel, gar nix ist mir dann zu viel für mein Bubel Heinel, du. Wann ist Geld erst haben, du? Wann wirst aber Geld du haben? Wann wird's Heinel alles haben? Heinele, das weiß ich nicht. Kauf mir was, ich bitte schön, bitte. Heinele, das geht doch nicht. Vater, kauf was, bitte schön, bitte. Kauf mir was, ich bitte schön, bitte. Heinele, das geht doch nicht. Ich bitte schön, bitte. Das geht doch nicht. Ich bitte schön, bitte. Das geht doch nicht. Bitte, bitte, bitte.